Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast und zum dritten Teil der Creepypasta 1999. Du bist bestimmt schon ganz scharf drauf, wie es weitergeht, deshalb will ich jetzt gar nicht groß reden und wünsche dir wie immer viel Spaß. Update 20.03.2012. Gute Neuigkeiten, Leute! Ich habe mit dem Freund meines Vaters geredet und er hat mir einige neue Informationen gegeben. Als erstes wollte ich wissen, ob die Polizei einen Verdacht bezüglich der Identität des Kerls hinter Caledon Local 21 hat. Er sagte, sie hätten seit Jahren nur dieselben Anhaltspunkte und hätten nie einen Verdächtigen gefunden. Allerdings hat die Polizei in Peel in dem Haus weitere Tonbänder gefunden. Wir fuhren sogar dorthin, damit ich sie mir ansehen konnte. Ich denke, ich habe nicht viel über ihn erzählt. Dieser Freund meines Vaters heißt Mitchell Wilson, ein netter Typ. Er versteht meine Neugierde in der ganzen Sache. In seinen Augen war es nicht richtig von meinem Vater, mich so lange im Dunkeln zu lassen. Er nahm mich also mit in die Davis Road Polizeistation. Falls euch das nichts sagt, es ist die größte in Caledon, eine der größten in der ganzen Peel-Region. Die Bänder sind verteilt auf verschiedene Polizeistationen und in der Davis Road haben sie 3 davon. Die durfte ich mir ansehen, aber selbstverständlich nicht mit nach Hause nehmen. Bubi, Episode 2. Freunde sind wie Blumen. Eine der ersten Folgen von Bubi. Die Qualität war sogar noch schlechter. Vermutlich mit einem noch beschisseneren Camcorder gefilmt. Aber vor demselben Hintergrund, vor dem Bubi immer gefilmt wurde. Das erkannte ich sofort. Die Episode beginnt damit, dass Bubi ein paar Sekunden zufrieden hin und her schwingt, bevor eine zweite Hand ins Bild kommt. Wesentlich kleiner, als gehörte sie einem Kind. Die kleinere Hand hüpfte auf und ab und glitt zu Bubi. Die Fingerspitzen zusammen, um Bubi einen Kuss zu geben. Bubi umfasste die kleine Hand und drückte sie fest, ungefähr 10 Sekunden lang, bevor die Kamera nach links schwenkte und die Hände außer Sicht waren. Die Kamera glitt weiter nach links, bis man ein verwelktes Gänseblümchen sah. Die Kamera zoomte heran und man hörte die Stimme eines kleinen Mädchens sagen: »Freunde sind wie Blumen im Garten des Lebens.« Dann war die Episode zu Ende. Malen mit der Seele, Episode 10. Weggeworfen wie Abfall. Malen mit der Seele war einer der Sendungen, die I Am Real Life und Ziggy 92 im Neo-Seeker-Forum diskutiert haben. Das habe ich der Polizei erzählt und sie haben mir gesagt, dass es 12 Episoden dieser Serie gab, die zwischen dem 5. Dezember 1997 und dem 8. Januar 1998 ausgestrahlt wurden. Wie die 2 aus dem Forum beschrieben hatten, begann die Episode mit dem Kameramann, der durch einen Wald lief. Es schien Abend zu sein. Die Sonne ging gerade unter. Der Mann folgte dem Weg, bis er zu einer Stelle kam, wo ein Haufen Müll zwischen den Blättern verstreut lag. Die Kamera schwenkte über die Papiere, Flaschen, Dosen und Tüten, sodass jeder Gegenstand ein paar Sekunden im Bild war. Dann richtete der Kameramann das Bild auf einen kleinen Bereich und fing an zu sprechen. Es war eine ziemlich leise, beinahe schüchterne Stimme, und ich könnte schwören, dass ich sie schon einmal gehört habe, in einer anderen Serie auf Caledon Local 21. Ich konnte nicht alles verstehen, was er sagte. Aber es ging darum, dass Menschen Abfall sind. Oder dass wir den Müll, also uns, beseitigen müssen. Es klang alles ziemlich blöd. Trotzdem kam mir in den Sinn, ich meine, dieser Wald war vielleicht der Ort, an dem die Leichen gefunden wurden, oder? Mr. Bears Keller, Episode 25. Als der Polizeibeamte dieses Band brachte, sagte ich tatsächlich: »Oh, scheiße!« und kicherte kurz, woraufhin er mich natürlich anstarrte. Wilson erzählte ihm von meiner Erfahrung mit Mr. Bear und dem Brief, den ich von ihm bekommen habe. Wie in allen anderen Folgen hatte auch hier Mr. Bear wieder sein Maskottchenkostüm an. Es begann damit, dass Mr. Bear zu dem Tisch mit der roten Tischdecke watschelte, eine Flasche Orangensaft in der Hand oder Tatze. Auf dem Tisch standen 16 Schnapsgläser sowie eine kleine Flasche mit einer undefinierten Flüssigkeit. Mr. Bear füllte alle Gläser mit Orangensaft, bevor er die kleine Flasche nahm und ein paar Tropfen in jedes Glas gab. Mr. Bear verschwand aus dem Sichtfeld. Man hörte ein paar gedämpfte Geräusche. Dann kam er von hinter der Kamera ins Bild. Ihm folgten 16 Kinder, manche erst 4 Jahre alt, andere schon fast Teenager. Als die Kinder den Raum betraten, kommentierte der Polizeibeamte, dass dies die einzige Episode ist, in der alle 16 Opfer zu sehen sind. Die Kinder sahen allesamt ziemlich zufrieden aus, bis auf den einen Jungen, der sichtbare blaue Flecken im Gesicht hatte und ängstlicher dreinschaute als die anderen Kinder. Er muss so zwischen 11 und 12 Jahren alt gewesen sein. Und ich erkannte ihn wieder. Es war der Junge, der nach seiner kleinen Schwester gefragt hat und ein unbekanntes Schicksal am Ende von Episode 23 fand. Die Folge, die ich im Juli 1999 gesehen habe. Als ich das dem Beamten erzählte, bestätigte er meine Vermutung und sagte, dass er auch in Episode 24 zu sehen war, die nur einmal ausgestrahlt wurde. Irgendwann im Juli 1999, um 3 Uhr nachts. Das Band wurde noch nicht gefunden. Schließlich fing Mr. Bear an zu singen. Ein Lied über Zitrusfrüchte und wie gesund Vitamin C ist. Wieder konnte ich wegen der Bärenmaske nicht viel von dem Text verstehen. Alle Kinder trinken ihren Saft, der Junge aus Episode 23 eher zögerlich, und die Episode war zu Ende. Nachdem ich diese 3 Bänder gesehen habe, bin ich ein wenig zufriedengestellt, aber nur vorübergehend. Ich will die ganze Geschichte erfahren. Die Polizei erzählt mir immer nur das gleiche Zeug, dass der Betreiber von Caledon Local 21 ein Fetischist und Pädophiler war. Zudem offenbar Anhänger irgendeines Kultes. Damit mache ich vorerst Schluss. Meine Uni geht jetzt vor. Dann kann ich wieder weiter nach Informationen suchen. Hoffentlich komme ich bald wieder auf diesen Blog zurück. Update 12.05.2012. Am 17. April habe ich endlich meinen G2-Schein bekommen. In Ontario, Kanada, darf man damit nach 6 Monaten alleine sowie mit Passagieren fahren. Das habe ich natürlich gleich ausgenutzt und bin nach Caledon gefahren für einen kleinen Sonntagsausflug. Ich habe mir gedacht, ich könnte noch einmal das Haus besuchen, in dem dieser furchtbare Kanal aus meiner Kindheit produziert wurde. Das Haus sah nicht viel anders aus als im Oktober, als ich zuletzt dort war. Aber jetzt war es keine Kindertagesstätte mehr, sondern sah verlassen aus. Allerdings sah ich ein zu verkaufen Schild, was bedeutete, dass es noch immer jemand gehören musste, der es anscheinend loswerden wollte. Das verlassene Grundstück rief verschwommene Erinnerungen wach, hauptsächlich von dem Tag, als mein Vater mich hergebracht hatte. Ich spürte ein tiefes Grauen. Was mag diesen Kindern wohl alles zugestoßen sein, während sie hier in diesem Haus waren? Ich ging die Stufen zur Eingangstür hinauf und spähte durch das Fenster. Drinnen sah ich einen leeren Flur und ein paar Kartons am anderen Ende. Auf der rechten Seite war eine offene Tür, die vermutlich in die Küche führte. Links waren 2 Türen, die wohl in die anderen, von draußen einsehbaren Räume führten. Ich fragte mich, wo wohl der Eingang zum Keller war und ob er verschlossen sein würde. Ich ging zur Rückseite des Hauses und da fand ich meine Antwort. Eine hölzerne Doppeltür, beinahe ebenerdig, mit einem Vorhängeschloss gesichert. Das musste der Eingang sein. Ich wollte dort nicht länger rumstehen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir alles durch den Kopf ging, und so ging ich weiter. Hinter dem Haus lag ein leeres Feld, das sich bis zur Waldgrenze erstreckte. Ich fragte mich, ob das wohl der Wald war, in dem die Kinder gefunden wurden. Ich dachte mir, scheiß drauf, und marschierte quer über die Wiese, bis ich den Wald erreichte. Dort war es ungewöhnlich still, bis auf das Hämmern eines Spechtes in der Ferne. Vorsichtig drang ich tiefer in den Wald vor, ungeachtet dessen, dass ich mich kein bisschen auskannte. Ich kann es nicht erklären, aber ich hatte das Gefühl, es gäbe dort etwas, das ich herausfinden musste. Langsam wurden die Bäume spärlicher, und ich sah ein paar Häuser in der Ferne. Ich dachte an Pollo und fragte mich, ob eines davon sein Haus gewesen war. Ich kam an eine kleine Lichtung, wo drei Baumstämme um einen runden, verkohlten Fleck lagen, ein Zeichen dafür, dass jemand vor kurzem hier Feuer gemacht hatte. »Hey, verpiss dich aus unserer Festung!« Beinahe hatte ich einen Herzanfall. Ich drehte mich nach links und sah zwei dunkel gekleidete Gestalten auf mich zurennen. Mein erster Gedanke war natürlich wegzulaufen. Aber als die beiden näher kamen, sah ich, dass es nur Jugendliche waren. Nicht älter als 12 oder 13, vielleicht 14. Als sie näher kamen, schienen sie meine Statur zu bemerken. Ich bin 1,85 groß, während die beiden nur knapp 1,60 sein konnten. »Ich hab gesagt, verpiss dich«, sagte der Größere von beiden. Er trug ein Slipknot-T-Shirt. Wenig überzeugend. Ich blieb stehen und zuckte mit den Schultern. Der Kleinere, in einem Metallica-Shirt, zog ein Butterfly-Messer und fuchtelte damit in meine Richtung. »Das ist keine gute Idee«, sagte ich mit tiefer, ernster Stimme, um so respekteinflößend wie möglich zu klingen, und holte mein Handy hervor. Die beiden Jungs wichen zurück. Der mit dem Metallica-Shirt steckte sein Messer weg. »Hey, Mann, wir mögen einfach keine anderen Leute in unserer Festung. Kannst du vielleicht einfach wieder gehen?« fragte der in dem Slipknot-Shirt eingeschüchtert. Ich hatte sowieso nichts im Wald verloren, also sagte ich einfach okay und wandte mich zum Gehen, als ich meine Gelegenheit wahrnahm. »Habt ihr von dem Mann gehört, der vor ungefähr 13 Jahren eine Gruppe Kinder umgebracht hat?« fragte ich die Jungs. Die beiden sahen einander verwirrt an, dann antwortete das Metallica-Shirt. »Klar, jeder hier weiß davon«, sagte er, als wäre ich blöd. Slipknot fuhr fort. »Der Typ lebt immer noch hier in der Gegend, in einem Gully. Ein Kumpel von meinem großen Bruder hat ihn einmal nachts im Wald in einem Bärenkostüm rumlaufen sehen.« Mein Verstand sagte mir, dass diese Geschichte völliger Blödsinn war. Der Besitzer von Caledon Local 21 war mit Sicherheit längst verschwunden, und was bleibt, ist eine Legende in dieser isolierten kleinen Gemeinde. Aber der Gedanke an den Unbekannten weckte unwillkürlich mein Interesse. »Und wo ist dieser Gully?« fragte ich, nur aus Neugier. Ich glaubte die Geschichte trotzdem nicht. Der Junge in dem Metallica-Shirt starrte mich ein paar Sekunden an. Sichtlich genervt, aber auch neugierig, wer ich war und was ich vorhatte. So, das war's wieder für heute. Die Geschichte nimmt langsam richtig Fahrt auf. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Und du bestimmt auch. Wenn du uns helfen möchtest, diese Produktion weiterhin am Laufen zu halten, dann gib uns doch Feedback auf iTunes oder schreib mir eine Mail an nachtschatten@mailbox.org. Auch gerne mit Vorschlägen, die Patzi übersetzen und ich einlesen soll. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, schlaf gut.